Gehe nicht vorbei, o Heiland, Herr des Herzens Schrei. Da du andern Gnad erzeigest, gehe nicht vorbei. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei. Da du andern Gnad erzeigest, gehe nicht vorbei. Gib mir an dem Thron der Gnade Ruhe von meinem Schmerz. Sieh, hier knie ich tief gebeuget, tröste doch mein Herz. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei. Da du andern Gnad erzeigest, gehe nicht vorbei. Nur zu dir steht mein Vertrauen, Fels der Ewigkeit. Bei dir bin ich armer sicher, jetzt und alle Zeit. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei. Da du andern Gnad erzeigest, gehe nicht vorbei. Du bist ja des Trostes Quelle, Sündern bringst du Heil. Sei der Friede meines Herzens wert mein ganzes Teil. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei. Da du andern Gnad erzeigst,